My wonderful friends, good morning. Meine wundervollen Freunde, guten Morgen. Excited about this new series. Ich bin über diese neue Serie aufgeregt. I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because for many, many, many years I have loved the gospel. Seit vielen, vielen Jahren liebe ich die Evangelien. Especially the gospel of John. Im Speziellen das Johannesevangelium. You know, I think it's just a personal preference. Ich denke, dass es einfach eine persönliche Vorliebe ist. For me, the Gospel of John, it has a depth to it that the others don't have. Für mich liegt im Johannesevangelium eine gewisse Tiefe, die die anderen nicht haben. Now, by no means would I ever say that the Gospel of John is more important than the other Gospel. Auf keinen Fall würde ich je sagen, dass das Johannesevangelium wichtiger ist als die anderen Evangelien. Preference. Es ist einfach eine persönliche Vorliebe. You know, if you understand why the four Gospels are part of the Bible, wenn du verstehst, warum die vier Evangelien Teil der Bibel sind, then I think it will help you to understand why I feel like this. Dann wird es dir helfen, so denke ich, zu verstehen, warum ich so fühle. I believe the Gospels are there primarily for us to see how Jesus modeled. Ich glaube, dass die Evangelien da sind, um uns in erster Linie zu helfen, damit wir sehen, wie Jesus das Leben vorgelebt hat. You know, Jesus showed us the Father, and only in the Gospel we see really how he showed us the Father. Jesus zeigte uns den Vater, und nur in den Evangelien sehen wir wirklich, wie uns Jesus den Vater zeigte. I mean, Jesus showed up and shocked everybody. Jesus tauchte auf und schockierte alle. That was the religious system. Die Jünger, das religiöse System. Everybody. Alle. He suddenly came and preached a kingdom in the middle of an earthly kingdom. Weil er plötzlich kam und ein Königreich predigte inmitten eines irdischen Königreichs. You know, and Pilate even said, "Are you really the king of the Jews?" Selbst Pilatus fragte, "Bist du wirklich der König der Juden?" You know, and then Jesus made some radical statements like, "My kingdom is not from this world." Dann machte Jesus einige radikale Aussagen wie, "Mein Königreich ist nicht von dieser Welt." For everything Jesus came to model to us how we are supposed to live. Doch denke ich, dass mehr als alles andere Jesus gekommen ist, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Which showed the Father. Was den Vater zeigte. Because that's what he does. You can't see the Father unless you see him in Jesus. Genau das tut er. Du kannst den Vater nur sehen, wenn du Jesus siehst. So I understand that Jesus came to seal the new covenant. Yes. Ich verstehe, dass Jesus kam, um den neuen Bund zu besiegeln. Ja. I understand that Jesus came to take away the sins of the world. Ich verstehe, dass Jesus kam, um die Sünden der Welt zu nehmen. I understand that Jesus also came to destroy the works of the devil. Ich verstehe, dass Jesus auch kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. It seems to be so overlooked by many Christians. Doch was anscheinend von so vielen Christen übersehen wird, ist Jesus came to model unto us how to live life in the kingdom. Dass Jesus kam, um uns vorzuzeigen, wie man das Leben im Königreich lebt. You know, I have so many people literally try to argue with me about Matthew chapter 7, which I refuse to argue about. Ich begegne so vielen Menschen, die versuchen, mit mir über Matthäus 7 zu argumentieren, was ich ablehne. You know, when Jesus said, you have to ask, seek and knock. Jesus sagt, du musst bitten und du musst anklopfen. You know, so people seem to ignore how Jesus modeled life regarding to prayer. Menschen scheinen zu ignorieren, wie Jesus das Leben in Bezug auf das Gebet vorlebte. And they get so determined that this is the one that built the prayer life on. Und sie sind so überzeugt, dass darauf das Gebetsleben basiert. And they ignore John chapter 6, where Jesus did neither ask, seek nor knock to have multiplication of bread and fish. Sie ignorieren Johannes 6, wo Jesus weder fragte noch anklopfte, um eine Vermehrung von Brot und Fisch zu haben. You know, he thanked the Father and then broke the bread. Er dankte dem Vater und brach das Brot. And many ways how Jesus modeled life, we have not really understood and taken seriously. Und viele Arten, wie Jesus das Leben vorzeigte, haben wir nicht wirklich verstanden und ernst genommen. And many things that are important that he shared to his disciples, we've also ignored. Und viele Dinge, die wichtig sind, die er mit seinen Jüngern teilte, haben wir auch ignoriert. So we have to read the gospel with understanding that Jesus is modeling something for us. Wir müssen die Evangelien lesen mit dem Verständnis, dass Jesus uns etwas vorzeigt. Now please, don't ever think that I do not with all of my heart believe that Jesus came to save us, to forgive us and to seal the new covenant. Doch glaube nie, dass ich nicht mit ganzem Herzen glaube, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten, uns zu vergeben und den neuen Bund zu besiegeln. But that is not the main and primary purpose of the gospel. Doch ist dies nicht das primäre und wichtigste Ziel der Evangelien. I tell you why. Ich sage dir warum. Because in the gospels until the very end the New Covenant was hidden. Weil der neue Bund in den Evangelien bis ganz zum Schluss verborgen war. Jesus never preached the New Covenant. He didn't even preach salvation as such. Jesus hat den neuen Bund nie gepredigt. Er predigte nicht einmal Erlösung als solche. You know, so I think we really have to learn again to take him as our perfect model. Ich denke, wir müssen wirklich wieder lernen, ihn als unser perfektes Vorbild zu nehmen. You know, many times when people look at me and they say, Reinhard, it's incredible how you live your life. Oft, wenn Menschen mich anschauen, sagen sie, Reinhard, es ist unglaublich, wie du dein Leben lebst. You know, they ask this question, where did you learn that? Und dann fragen sie mich, wo hast du das gelernt? I said, I learned it from Jesus. Ich sage, das lernte ich von Jesus. So Jesus is my model, Jesus is my hero. Jesus ist mein Vorbild, Jesus ist mein Held. You know, Paul said, follow me as I follow him. Paulus sagte, folge mir, wie ich ihm folge. And the Gospel of John has gripped my heart so deeply, and I'll tell you why. Das Johannesevangelium hat mein Herz so tief ergriffen, und ich sage dir warum. Because the four writers, Matthew, Mark, Luke, and John, weil die vier Schreiber, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, they are in some ways telling us a different story, and in other ways the same story from a different point of view. Uns in mancher Hinsicht eine andere Geschichte erzählen, in anderer Hinsicht die gleiche Geschichte aus einem anderen Blickwinkel. It was just their perspective. Es war einfach ihr Blickwinkel. And I just like John's perspective. Und ich liebe die Perspektive von Johannes. You know, the only one who calls himself the disciple that Jesus loved. Der einzige, der sich Jünger nennt, den Jesus liebt. So because he was so close to the heart of Jesus, I think he had a very beautiful perspective of many things. Weil er so nahe am Herzen von Jesus war, denke ich, hatte er über viele Dinge eine so schöne Perspektive. So here's what we're going to do in this series. Folgendes werden wir in dieser Serie machen. I'm just going to go through parts of the Gospel of John and teach you. Ich werde durch einige Teile des Johannesevangeliums gehen und dich unterrichten. But teach you what? Was lehren? I'm only going to start at chapter 13. Ich werde mit Kapitel 13 beginnen. And I will tell you why. Und ich sage dir warum. Because from 13 on, the following chapters. Ab Kapitel 13 und die folgenden Kapitel. It's all connected. Ist alles verbunden. And basically Jesus said, it's over, it's finished. Und grundsätzlich sagte Jesus, es ist vollendet, es ist vorbei. But before I leave, I have to share the most important things in my heart with my 12 most precious guys. Doch bevor ich weggehe, muss ich die wichtigsten Dinge meines Herzens mit meinen 12 wertvollsten Jungs teilen. Through words and through action. Durch Worte und durch Taten. And that's what we are going to go through and learn. Das werden wir anschauen und davon lernen. See you tomorrow. Bis morgen.